ich liebe dich. Und Liebe, sagt man, kann alle Wunden heilen. Liebe kann vieles, doch manchmal ist Liebe nicht genug. Glaube ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Zeit, dass wir uns endlich eingestehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel. Manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein. Sich nah zu sein im Dunkeln genügt das nicht als Ziel. Ich will nicht dein Schatten sein. Könntest du einmal nur durch meine Augen sehen, dann würdest du mich nicht länger missverstehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel. Warum wird uns das Glück so schwer?